Amen. He has been revealing a lot of things to us. And he wants to continue revealing them to us. And we will never be tired of his revelation. And that's why we are continuing with his own kind of revelation. Machen wir weiter mit seiner Offenbarung. Christ Jesus revelation. Mit der Offenbarung von Christus Jesus. Amen. Amen. Again, he has been revealing to us how we are to know when we are in his revelation. Er hat uns offenbart zu wissen, wie wir erkennen, dass wir in seiner Offenbarung sind. Amen. It's like when there is summer, when there is winter, you know this is, you know, when there is sun, where there is rain, you know. He wants us to know when we are in his revelation. Genauso wie wir die Jahreszeiten erkennen, wissen, wann im Sommer ist, wissen, wann es Frühling ist, genauso will er auch, dass wir wissen, dass wir in seiner Offenbarung uns gerade befinden. He wants us to live in his revelation. Er will, dass wir in seiner Offenbarung leben. Amen. Amen. Forever, not visiting there. Und nicht diesen Ort besuchen. Amen. A lot of things we want to take us out. Viele Dinge werden uns rausnehmen. Amen. We are to labor to remain in that is revelation. Wir müssen kämpfen, in dieser Offenbarung zu bleiben. Is somebody getting it? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, Christ has been revealing to us how we are to know when we are in his revelation. Christus hat uns offenbart, wie wir erkennen, dass wir in seiner Offenbarung sind. Amen. Amen. Christ came with his own revelation. Christus kam mit seiner eigenen Offenbarung. Because Satan also have his own revelation. Denn der Satan hat auch seine eigene Offenbarung. Amen. Amen. Satan revealed things to people. Christus offenbart Dinge. Satan offenbart Menschen Dinge. Amen. Amen. Satan revealed things to people. Der Satan offenbart Menschen Dinge. Amen. Amen. Remember the damsel. Erinnert euch an die Magd. In Acts 16. In Apostelgeschichte 16. That girl was seeing what the natural man could not see. Dieses Mädchen hat etwas gesehen, was der natürliche Mensch nicht sehen konnte. I hope you understand. It was not from Christ, but from Satan. Es war nicht von Christus, aber von Satan. But he was seeing revelation. Aber sie hat Offenbarung gesehen. Amen. Amen. He was seeing what they call vision. Sie hat etwas gesehen, was man als Vision bezeichnet. Amen. Christ's truth is our revelation. Die Wahrheit von Jesus Christus ist unsere Offenbarung. Christ's truth is our vision today. Die Wahrheit von Jesus Christus ist unsere Vision. It is over with the old vision. Es ist vorbei mit der alten Vision. It is over with the old revelation. Es ist vorbei mit der alten Offenbarung. Amen. The old revelation was the vision, was the dream. All about vision, all about dream, all about prophecy. Telling people what is going to happen tomorrow. In der alten Offenbarung ging es darum, um Träume, um Visionen, um Leuten zu sagen, was morgen passiert. Amen. All we know today is the truth. Aber alles, was wir jetzt kennen, ist die Wahrheit. What Christ called the truth. Dass Christus die Wahrheit that nennt. Is our freedom. Das ist unsere Freiheit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. What Christ called the truth, that is our freedom. Dass Christus die Wahrheit nennt, das ist unsere Freiheit. Amen. That is all he wants us to know today. Das ist alles, was wir wissen sollen heute. Amen. Amen. In Galatians 5:25, Galater 5:25, he said, "If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit." Wenn wir im Geist leben, sollen wir auch nach dem Geist wandeln. If we live in Christ's revelation, let us also know how to walk in Christ's revelation. Wenn wir in der Offenbarung von Jesus Christus leben, sollten wir auch in der Offenbarung von Jesus Christus wandeln. Are you getting it? If we live in Christ's revelation, let us know when we are walking in Christ's revelation. We are to know. Wenn wir in der Offenbarung von Jesus Christus leben, sollten wir auch erkennen, wann wir in der Offenbarung von Jesus Christus sind. Is somebody getting it? And that's how we are to know when we are using the weapon of Christ to fight, and we are now when we are using the other weapon to fight. Genau, so müssen wir auch wissen, wenn wir die Waffen von Christus Jesus benutzen, um zu kämpfen, und wenn wir unsere eigenen Waffen benutzen. Are you getting it? Because there are different weapons es gibt verschiedene that Waffen, you can use to fight. Die du nutzen kannst, um zu kämpfen. Amen. God kind of love is a weapon that you can use to fight. Gottes Liebe beispielsweise ist eine Waffe, mit der du kämpfen kannst. Are you getting it? So also this world, they have their own weapons, that different weapons that they use to fight. Genauso wie diese Welt, die hat verschiedene Waffen, mit denen sie kämpft. Which is the weapon of Satan. Die Waffen des Satans aber. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And if there is war, you are going to choose which weapon you are to use. Und wenn es Krieg gibt, wirst du dich entscheiden müssen, welche Waffe, zu welcher Waffe du greifst. Is somebody getting it? Amen. Is it Christ or the other side? Zu der Waffe von Christus oder einer anderen Waffe? Amen. That's why Christ wants us to know when we are in His revelation. We are living there. Will Christus wir wissen, wann wir in seiner Offenbarung sind? We are acting on His own word. Nach seinem Wort handeln. We are believing Him. Ihm glauben. Though anything outside might even be fighting us, but we are still there for Him. Auch wenn alles um uns herum uns bekämpft, wir immer noch für ihn da. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's revelation is not flesh and blood. Die Offenbarung von Jesus Christus ist nicht Fleisch und Blut. It is spirit. His Geist. Amen. Amen. It is spiritual world. Es ist die geistliche Welt. That control our physical world. Die physische Welt kontrolliert. Amen. Amen. It is our spiritual world that control our physical world. Es ist die geistliche Welt, die physische Welt kontrolliert. Amen. It is our Christ's revelation is our spiritual world that direct our physical world. Die Offenbarung von Jesus Christus ist unsere, ist das, was unsere physische Welt auf, kontrolliert. Are you getting it? Exactly. Control our physical world. Und es kontrolliert unsere physische Welt. Christ's revelation is in charge of our physical world. Die Offenbarung von Christus ist in, ist, herrscht über die physische Welt. And that's why when we are there, we are to know. Deswegen müssen wir wissen, wann wir da sind. Are you getting it, please? Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things can only work for us only through Christ's revelation. Dinge können für uns nur durch die Offenbarung von Jesus Christus funktionieren. Information can never work for us. Information kann niemals für Except uns funktionieren. Except Christ's revelation. Es sei denn die Offenbarung von Christus. That work for us. Das funktioniert für uns. Amen. Amen. That's why it says, until we know the truth, we are never free. Sagt er, entweder, wenn wir die Wahrheit kennen, werden wir frei sein. We can only know His truth through revelation. Wir können seine Wahrheit nur kennen durch Offenbarung. Praise the Lord. Hallelujah. How we must think. Wie wir denken müssen. How we are to see things. Wie wir Dinge sehen sollten. What we are to call things. Wie wir Dinge bezeichnen sollten. Are you getting it? Mm. He wants us to know when we are in His revelation. Er will, dass wir wissen, wann wir in seiner Offenbarung sind. Through our thoughts. Durch unsere Gedanken. Through our ways. Durch unsere Wege. Through our decisions. Durch unsere Entscheidungen. Through our action and reaction. Durch unsere Aktionen und Reaktionen. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The natural world have their way of thinking. Die natürliche Welt hat ihre Art und Weise zu denken. They have their way of seeing things. Wie sie Dinge sehen. Christ also have his own way of thinking. Christ hat auch seine Art und Weise, wie er Dinge sieht. And he have his own ways of thinking, of seeing things also. Über Dinge nachdenkt. Amen. We must know them. Wir müssen diese Wege kennen. Amen. Amen. We must know when we are in Christ's revelation. Wir müssen wissen, wann wir in der Offenbarung von Christus sind. And that's why it's telling us it is a revelation when we are this. It is a revelation when we are that. It's a revelation. Are you getting it? Because he wants us to know when we are in revelation. Sagt er uns, dass diese und jene Situation oder Gedanken und diese Weisheit Offenbarung ist und diese wiederum nicht. Er will, dass wir erkennen, was Offenbarung ist und was nicht. Amen. Because it is when we are in revelation, we are in him. Weil wenn wir in Offenbarung sind, sind wir in ihm. And when we are in revelation, he is in us. Wenn wir in Offenbarung sind, ist er auch in uns. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. It's when we are in revelation, we are eating him, we are drinking him. Wenn wir in Offenbarung sind, dann essen wir ihn und trinken wir ihn. Are you getting it? Mm. Every day, every minute, we are to eat Christ and keep on drinking Christ. Jede Minute, jede Sekunde müssen wir Jesus Christus essen und trinken. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ's revelation. Amen. Die Offenbarung von Christus. Is very, very important. Ist sehr wichtig. Amen. Mm. To live in the kingdom of heaven. Im Königreich von Jesus Christus zu leben. And continue to live there. Und dann weiterhin zu leben. There must be continuation. Es muss eine Fortführung geben. It is a revelation to know that we are here, but not of here. Es ist eine Offenbarung zu erkennen, dass wir hier sind, aber nicht. Is somebody getting it? Mm-hmm. That we are in this world, but not of this world. Wir auf dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. And the natural man will not know that. Der natürliche Mensch wird das nicht wissen. Are you getting it? Mm-hmm. In satanic world, they know that also. In der teuflischen Welt wissen sie das. Satanic people, they know that they are here, but not of here. Teuflische Menschen wissen, dass sie von hier Is sind. Is somebody getting dass sie it? Hier sind, aber nicht von hier sind. Praise the Lord. Hallelujah. Because Satan is also spirit. Denn Satan ist auch Geist. Amen. Amen. In John 17, verse 6, he said, we are of heaven. Johannes 17 sagte, wir sind vom Himmel. Let's go to John 17, please. Johannes 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17, Johannes 17, Vers 16. 16. They are not of the world, even as I am not of the world. Amen. That's what Jesus said. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin, das sagt Jesus. To know this and live this very life is of another class. Das zu kennen, diese Wahrheit zu kennen, diese, nach dieser Wahrheit zu leben. It means you are no longer normal. Ist was ganz anderes. Heißt, du bist it means nicht you normal. Are not you are not what this world called normal. Bist nicht mehr das, was diese Welt normal nennt. Are you getting it? It means you are of another world. Du gehörst zu einer anderen Welt. Praise the Lord. Halleluja. Where you don't call their reality reality. Wo ihre Realität nicht deine Realität ist. Are you getting it? That you have another reality. Du eine neue Realität. Just hast. Like Elisha. Not wie Elisha. Is somebody getting it? Amen. He saw the Syrian army. You can see, you can count their reality. But there was another reality that was more real than the Syrian army. Wie die syrische Armee, du konntest diese Realität zählen, aber es gab eine Realität, die noch wahrhaftiger ist als das, was du vor deinen Augen siehst. Amen. That you are sick is a reality in this world. Dass du krank bist, ist eine Realität in dieser Amen. Welt. Amen. But there is another reality that you already healed. Aber es gibt eine andere Realität, die besagt, dass du schon geheilt bist. Is somebody getting it? Amen. That you fail your exam is a reality in this world. Dass du deine Prüfung verhauen hast, ist eine Realität in dieser Welt. That you never fail is another reality. Aber dass du niemals versagst, ist eine andere Realität. It means you must choose the path you belong to. Du musst entscheiden, zu welcher Realität du gehörst. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You know that you cannot buy anything. Everything you have, you are, in the natural world, you are nobody. You are so poor. It's a reality. That is your reality. But that is not, does not belong to the kingdom of heaven. Dass du dir hier nichts leisten kannst, dir nichts kaufen kannst, das ist eine Realität dieser Welt. Aber dass du schon reich bist in Christus Jesus, ist die andere Realität. And heaven is saying you have another reality. Und der Himmel sagt, dass du eine andere which Realität is heavenly reality. Die himmlische Realität ist. Are you getting it? Mm. That he came here to become poor so that you are rich. Dass er hier hingekommen ist, damit du dass er arm wurde, damit du reich wirst. We have our own reality. Wir haben unsere eigene Realität. Praise the Lord. Halleluja. It means we are here, but not of here. Dass wir sind hier, aber nicht von hier. Are you getting it? You know, you can see even the old Elisha. He was there, but not of here. Elijah, er war da, aber nicht von dort. Amen. What was fighting them could not even shake him. Was sie bekämpft hat, konnte ihn noch nicht mehr erschüttern. He's supposed to be in panic, but he was just rejoicing. Er hätte in Panik verfallen sollen müssen, aber er hat sich nur gefreut. I hope you get it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Look at John 17, verse 16 again. They are not of the world, even as I am not of the world. Praise the Lord. Halleluja. He said, they don't belong here. They are not of here, even as I'm not here. Sie gehören nicht hierhin, genauso wie ich nicht hierhin gehöre. If you can see, if you see Jesus, how he did everything when he was here. Wenn wir uns Jesus anschauen, wie er alles getan hat hier, als er hier Amen. War. Amen. Anytime he wanted to solve problem, it was also always different. Immer wenn er Probleme gelöst hat, war es immer anders als diese Welt. His action and reaction was always different. Seine Aktion, seine Reaktion waren immer anders. His decision was always different. Seine Entscheidung waren immer anders. Heaven have his own everything. Der Himmel hat sein eigenes alles. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. We are of heaven. Wir sind vom Himmel. Though we are here on earth. Wir hier auf Erden sind. Praise the Lord. Yeah. Amen. We are of heaven, though we are here on earth. Wir sind vom Himmel, obwohl wir hier auf Erden sind. It was so how we went to Nigeria the other time. Genauso wie wir nach Nigeria gefahren. You know, we were there with things, a lot of things were happening. But, you know, we knew that we were there, but not of there. Wir waren dort und viele Dinge sind dort passiert. Amen. Aber dennoch wussten wir, dass wir dort sind, aber nicht von dort sind. Praise the Lord. We know that it's a matter of time we are out of here. Es ist eine Frage der Zeit, dann sind wir hier raus aus dem Land. Amen. Praise the Lord. Just like Jesus was here on earth. Genauso wie Jesus hier auf Erden war. Amen. He said he was here, but not of here. Er hat gesagt, er war hier, aber nicht von hier. And that is why anything he was going to do, he looked unto heaven. Deswegen alles, was er getan hat, er hat immer zum Himmel geschaut. And that is why Colossians said we should also look unto heaven. Colossians 3, please quickly go there. Colossians 3, please. Wasser 3. Praise the Lord. Halleluja. From 1 to 4. 1 bis 4. He says, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Praise the Lord. Halleluja. We don't seek things here. We seek things that are above. Die Dinge hier, sondern wir suchen die Dinge, die droben sind. If we are going to solve any problem, we think of heaven. Wir Probleme lösen, denken wir an den Himmel. Are you getting it? We think of Christ. Wir denken an Christus. We think of what he called the truth. Wir denken an über das nach, was er die Wahrheit Amen. Praise the Lord. He said, we are Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above and not on things on the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. For you are dead. And your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear. Christ is our life. Christ ist unser Leben. Amen. Amen. We are here, but not of here. Wir sind hier, aber nicht von hier. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is a revelation to live the life of Christ Jesus here on earth. Es ist eine Offenbarung, das Leben von Christus Jesus hier auf Erden zu leben. Praise the Lord. The life of Christ Jesus is a revelation to live Christ's life here on earth. Das Leben von Jesus Christus ist eine Offenbarung, es hier zu führen. Amen. We just read that he is our life. Wir haben gelesen, dass er unser Leben ist. It means we no longer have the old life. Das heißt, wir haben nicht mehr das alte Leben. We now have the life of Christ. Wir haben jetzt das Leben von Christus. That is our life. Was unser Leben jetzt ist. Are you getting it? Praise the Lord. He can take care of his life more than any man can take care of that life. Er kann besser auf sein Leben acht nehmen wie besser als jeder andere. And that is why there should be no fear of anything Deswegen at all. Sollten wir vor nichts Angst haben. In John 3, verse 36. In Johannes 3, Vers 36. John 3, verse 36. Mm-hmm. He that believed on the Son had everlasting life. Please, we have to close these windows. It's making noise. Praise the Lord. Hallelujah. Then open here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not on the Son shall not see life. But the wrath of God abided on him. Amen. Praise the Lord. Until you believe on Christ Jesus, you don't have life. Erst wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du Leben. How to have life? Wie wir Leben haben. It's by believing Christ Jesus. Nehmen wir an Jesus Christus. Is somebody glauben? Getting something? Amen. How to have life? Wie wir Leben haben. It's not just by praying the prayer of salvation. Nicht nur einfach das Gebet. You continue to believe Christ Jesus. Sondern weiter an Jesus Christus glauben. Amen. Amen. You are not offended in His word. Nimmst keinen Anstoß an seinem His word might be bitter, might be difficult, but you believe it and continue to believe it. Dein Wort ist vielleicht bitter und anstrengend, aber du glaubst es dennoch. John 10, 10, please. Johannes 10, 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life. He said he came so that we will have life. Er ist gekommen, damit wir Leben haben. Without his coming, we will not have life. Ohne sein Kommen hätten wir kein Leben. Is somebody getting it? Without the coming of Christ, there will be no life for us. Ohne das Kommen von Christus Jesus hätten wir kein Leben. He said he came so that we will have life. Er kam, damit wir Leben haben. And that they might have it more abundantly. Dass wir dieses Leben auch in Fülle haben. Praise the Lord. Amen. It is a revelation to know that we now have the life of Christ. Es ist eine Offenbarung, zu wissen, dass wir das Leben von Jesus Christus haben. Amen. It is a revelation to know that Christ came here to give us life. Es ist eine Offenbarung zu erkennen, dass Christus uns das Leben gegeben And hat. And it is a revelation to know that this life belongs to you. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass dieses Leben jetzt dir His gehört. Own kind of life. Sein Leben. Again, Colossians 3, verse 4. He said, Christ is our life. Christus unser Leben. Amen. Praise the Lord. It is also a revelation to know that we no longer have the natural life. Es ist auch eine Offenbarung zu wissen, dass wir nicht mehr das natürliche Leben The natural life that belongs to Das Satan. natürliche Leben, was zum Satan gehört hat. Amen. We are believing Christ that no man can understand. Wir glauben Christus, den niemand, den kein Mensch verstehen kann. Amen. Elijah believed who no man could understand. Elijah hat an jemanden geglaubt, den kein Mensch verstehen konnte. Elijah believed what no man could even understand. Elijah hat etwas geglaubt, was kein Mensch glaubt. Those that be with us are more than those that be with them. No man can understand that. Die mit uns sind größer als die auf der Welt. Kein And that man, because that man we ask, where are those that does be with you? Weil dieser Mensch würde sich fragen, wo sind denn die, die We can count the other side, but where are yours? Wir können die Gegenseite zählen, aber wo sind deiner? Wo Praise sind the Lord. Life full of, you know. Then the natural life full of stress. Das natürliche Leben ist voll von Stress. Full of pain. Voll von Schmerz. Full of lack, broke, sicknesses and diseases. Mangel, Krankheiten. Weeping, tears, regrets. Tränen. Fear, panic. Bereuungen. Dinge, that is the old life. Das alte Leben. Amen. Mm. It is a revelation to know and believe you are living Christ's life here on earth. Es ist eine Offenbarung zu erkennen, dass du das Leben von Jesus Christus hier auf Erden lebst. Amen. That you are already in heaven here on earth. Dass du hier schon auf Erden bist. Amen. Mm-hmm. You know, to live Christ's life on earth means you are already in heaven. Das Leben von Christus Jesus hier auf Erden zu führen bedeutet, dass du schon im Himmel bist. Praise the Lord. And to live how Christ lived here on earth. Und so zu leben, wie Christus hier auf Erden gelebt hat. He lived for his father. Er hat für seinen Vater gelebt. Amen. Alone. Allein. It was all about his father alone. Es ging nur um seinen We Vater. Must know how Christ lived his life here on earth. Du musst wissen, wie Christus sein Leben hier It was Leben. All about his father. Es ging nur um seinen Vater. All the time. Ständig. John 10:30. He said, I and my father are one. Johannes 10:30 steht, ich und mein Vater sind eins. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 8:29, he said, I do always those things that please him. Johannes 8:29 sagt, ich tue ständig das, was meinem Vater wohlgefällt. Are you getting it? Nein. You can see it was what this world we call you are not normal. Er war das, was diese Welt nicht normal nennen würde. Is somebody getting it? In John 4:34, he said, my meat is to do the work of my father. Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. I praise the Lord. Hallelujah. For him it was all about his father. Amen. Ihm ging es um seinen Vater. Now that was not a natural life. Das war kein natürliches Leben. That was a revelation life. Das war ein Leben von Offenbarung. That was a supernatural life. Das war ein übernatürliches Leben. And that same life he gave us to live Und dieses today. Leben hat er uns gegeben. It's some kind of life. Sein eigenes Leben. That is all about Christ Jesus alone. Wo es nur um Christus Jesus allein He said, as his father sent him, so also he sent us. Denn so wie sein Vater ihn geschickt hat, so schickt er auch uns. For him it was all about his father. Ihm ging es nur um seinen Vater. And for us today it's all about Christ Jesus. Und uns geht es heute nur um Christus Jesus. Praise the Lord. Halleluja. To live Christ's life here on earth. Amen. Das Leben von Christus Jesus hier auf Erden zu leben. To live for Christ alone. Nur für Christus Jesus zu leben. Christ was not one with anything natural. Christus war nicht eins mit dem natürlichen. Amen. He was the natural family. Nicht mit der natürlichen He Familie. Never called them his own family. Er hat sie nicht seine Familie genannt. Praise the Lord. Amen. He never called them his own family. Er hat sie niemals seiner Familie genannt. Amen. You know, Praise the Lord. How to live the life of Christ Jesus here on earth. Jesus Christus zu leben hier auf Erden. He came here to show us example. Er ist hier hingekommen, um uns sein Beispiel to reveal to us. Um uns zu offenbaren. To show us. Zeigen. To teach us. Es uns beizubringen. To help us to see how to live his own life. Zu sehen, wie man sein Leben lebt. Praise the Lord. He believed we are his not family because of the natural blood. He was not family with anyone because of the natural blood. Er war nicht mit jemandem verwandt wegen dem natürlichen Blut. For him, it was all about his own blood. Ihm ging es um sein eigenes Blut. We are not family because we have the same natural blood. Wir sind nicht Familie. Familie, wenn wir das natürliche Blut haben. Amen. That is how we are today in this ministry. Und so ist es auch hier in dieser Gemeinde. Amen. In heaven, the natural blood is useless. Im Himmel ist das natürliche Blut nutzlos. It's only Christ's blood that matter. Nur das Blut von Christus zählt. God only see the blood of his own son. Gott sieht nur das Blut von seinem eigenen Sohn. Are you getting it, please? We are family because we have the same Christ's blood. Wir sind Familie, weil wir das gleiche Blut von Jesus Christus haben. Running through our veins. Was durch unsere Adern fließt. The supernatural blood. Das übernatürliche Blut. We are born by God, said the Bible. Wir sind geboren durch Gott. Amen. There is no birth without blood. Es gibt keine Geburt ohne Blut. Amen. The Bible said we are born by God. Die Bibel sagt, wir sind durch Gott geboren. Praise the Lord. Go to John 3, verse 7. Johannes 3, Vers 7. It said, marvel not that I said you must be born again. And now go, please go to John 1 also. Go to John 1. John 1, verse 13. It said, which we are born, not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. The Bible said we are born of God. We are born by God. Wir sagen, wir sind aus Gott geboren. Amen. Amen. We are born by the blood of Christ Jesus. Wir sind geboren durch das Blut von Jesus Christus. Again, there is no birth without blood. Es gibt keine Geburt ohne Blut. Christ's blood is greater than all other blood put together. Christus Blut ist größer als alles andere Blut, was man zusammenfügen kann. Praise the Lord. We quickly go through some few things today that the Lord has for us. Amen. One of the differences between the old and the new and the now. The old and the now. Let's go to John 14, please. Johannes 14. John 14. From verse 8. Verse 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffice us. Verse 9. Jesus said unto him, have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Praise the Lord. Verse 10. Believe thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Then in verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for years, we have been taught that greater work is what they call miracle. Wir haben früher immer gedacht, dass diese großen Werke Wunder sind. Amen. Praise the Lord. He said, the work that I do, you are going to do greater work. Er sagt, die Werke, die er getan hat, wir werden noch größere Werke tun. Remember the work of the Father in John 6, verse 29. Erinnert euch an das Werk des Vaters. Amen. The work of the Father is to believe Christ Jesus. Das Werk des Vaters ist es, an Jesus Christus zu glauben. The work that Jesus worked here on earth was believing his Father continuously. Das Werk, das Jesus Christus hier auf der Erde vollbracht hat, ist kontinuierlich seinem Vater zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Go to John 6, verse 29. Johannes 6, 29. And Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that you believe on him whom he hath sent. Praise the Lord. The work of God. Das Werk von Gott. To believe Christ Jesus. Jesus Christus zu glauben. The work of the Father. Das Werk des Vaters. For us is to believe Christ Jesus alone. Für uns ist es Jesus Christus alleine zu glauben. And not even to go and preach the gospel mal, to people. Und noch nicht mal rauszugehen, das Evangelium zu predigen. He said to believe Christ Jesus. That is the work the Father want us to walk. Er sagt ganz deutlich, er möchte, der Vater möchte, dass das Werk, das wir tun, es ist komplett auf Jesus Christus zu vertrauen. Amen. Amen. Go back to John 14, please. Johannes 14. John 14, verse 11. Vers 11. Praise the Lord. Hallelujah. He said, believe me that I am in the Father and the Father in me. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Glaubt ihr, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? That we are one. Dass wir eins sind. Amen. Or else, believe me for the very work's sake. Praise the Lord. Yeah. He said, believe me that I am in the Father and the Father in me. As believe me for the very work's sake. Praise the Lord. Hallelujah. The work's sake has nothing to do with what man and religion call miracle. Um der Werke willen ist nicht das, was diese Welt und Religion als Wunder und andere Dinge bezeichnet. Amen. Satan can perform all those miracles that man and religion call miracles. Der Satan kann all diese Wunder auch vollbringen, die Religion und diese Welt auch Wunder nennt. The work said that the Lord talked about here is about his true salvation. Diese Werke, von denen er spricht, ist seine wahrhaftige Offenbarung. Salvation in Christ Jesus. Offenbarung Christus Jesus. And that is what Satan can never give. Das ist das, was der Satan niemals geben kann. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. In 1 John 3, verse 24. 1. Johannes 3. Verse 24 of 1 John 3. Quickly go there, please. 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abides in us by the Spirit which he has given us. Praise the Lord. Hallelujah. We dwell in him. Wir wohnen in ihm. And him in us. Und er in uns. Praise the Lord. Hallelujah. And this is the only true salvation. Das ist die einzig wahre Errettung. Just like he said about himself and his father. Wir von sich selbst und seinem Vater. That himself and his father, they are one. Sein Vater und er. Again in John 14, verse 11. In Johannes 14, Vers 11. He said, I am in my father and my father is in me. Ich bin meinem Vater, mein Vater ist in mir. Is somebody getting it? The only true salvation that Satan can never give. Die einzig wahre Offenbarung, die der Satan nicht geben kann. Errettung, die der Satan nicht geben kann. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Christ was here, als Christus hier war, he was the only one in his Father, and his Father was in him. Only he. Er war der Einzige, der in seinem Vater ist und der Vater in ihm. And now we are many that are in Christ and Christ in us. Jetzt sind es viele, die in Christus sind und Christus ist in uns. Is somebody getting it? If he is, I hope you understand something here. When he was here, he was the only one that was in his Father, and his Father was in him. Als er hier war, war er der Einzige, der im Vater ist und der Vater in ihm. But now, aber jetzt, are you getting it? We are in, he is in us. Er ist in uns. And we are in him. Und wir sind in ihm. And it's not just one person. Es ist nicht nur eine Person. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are many. Viele. In John 6, verse 56. Johannes 6, 56. If you add it to John 4, verse 23. Was meint Johannes 4, 23 verbindet. It now is equal to Colossians 2, verse 9 to 13. Es ist gleich mit Kolosser 2, 9 bis 13. Quick, let us quickly go through. John 6, verse 56. Johannes 6, Vers 56. John 6, verse 56. Johannes 6, Vers 56. Are we there, please? He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, I in him. It's a great job. Are you getting it? It's a greater work. Größere Werke. Amen. Das sind die größeren Werke. The Spirit of Christ in us. Das ist der Geist von Christus. And we are also in him. Und wir in ihm. Amen. Not just he is in us. Nicht nur er in uns. And without us being in him. Ohne dass wir auch in ihm sind. Amen. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Praise the Lord. Hallelujah. Then John 14 verse 23. Please, if you look, just know what is here. Then you go to John 14 verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. If you obey me, if you believe me, wenn du mir glaubst, wenn du mich befolgst, my Father and myself, mein Vater und we ich, come into you and make your body our home. Wir werden in dich hineinkommen und dein Körper wird zu unserem Zuhause. Are you getting it? Inside you will now be our home. In dir drin ist dann unser Zuhause. A temple will no longer be outside. Der Tempel wird nicht mehr außen sein. But your, the inside of you. Aber das Innere deines Körpers. In Colossians 2. Kolosser 2. Let's go to Colossians 2. Colossians 2, please. Kolosser 2. From verse 9. Verse 9. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. That is in Christ Jesus. In Christus Jesus. In Christ Jesus is God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Jesus, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Praise the Lord. Hallelujah. And you are complete in him, you and me. Wir sind vollkommen in ihm. Please know your identity. Know who you are. Wisse, wer du bist. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The world should fear you. Die Welt sollte dich fürchten. Amen. Amen. And you are complete in him, which is the head of all principalities and power, in whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. The old circumcision was with hand, but the new circumcision is renewal of your mind. Die alte Beschneidung, you don't have the heart of Christ, the mind of Christ. Aber die neue Beschneidung ist in deinem Herzen, das was das Herz von Christus Jesus jetzt hat. Is somebody getting it? Your circumcision was the cutting of the body. Die alte Beschneidung war das Beschneiden des Körpers. People are still practicing it today. Und heute praktizieren das heute auch noch. Praise the Lord. Hallelujah. But the new circumcision, aber die neue Beschneidung, is the renewal of the mind. Ist die Erneuerung der Gedanken. That you now have the mind of Christ. First Corinthians 2. Von Christus Jesus hast. You now think how he thinks. Du denkst, wie er denkt. His thought is now your thought. Seine Gedanken sind deine Gedanken. His ways is now your ways. Deine Wege sind deine Wege. Are you getting it? His joy become your joy. Seine Freude wird zu the joy of the Lord become your strength. Freude des Herrn wird zu and not any joy of situation. Nicht die Freude von Situation. Amen. That he was one with his Father was his strength. Dass er eins war mit seinem Vater, das war and not Satan obey him. Und nicht, dass der Satan befolgt hat. Satan has been defeated der from Satan day one. Wurde besiegt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You also you have circumcision with this circumcision made without hands. In putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead, Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. 13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Praise the Lord. Hallelujah. Inside God the Father, in God the Father is God the Son. God has won. Amen. And God the Holy Ghost. In God the Holy Ghost. Please listen attentively. Amen. Inside God the Father is God the Son. Is God has won. And God the Holy Ghost. In God the Holy Ghost. Amen. Amen. Inside God the Son is God the Father. Is God the Father. And God the Holy Ghost. God the Holy Ghost. Is somebody getting it? Amen. Inside God the Holy Ghost. In God the Holy Ghost. Is God the Father. God the Father. And God the Son. God the Son. Anytime we talk about the true God, the Father. When we were involved in God's question, Father. Amen. We are talking about the true God, the Son, and the true God, the Holy Ghost. Especially when God and Heiligen Geist and God and Father. They are inside one another. Sind ineinander drin. Amen. In John 14, Jesus said, "We will come and make our home in you." Johannes 14 sagte, wir werden kommen und Wohnung in euch machen. He said, "My Father and I will come unto you." Mein Vater und ich werden kommen. Amen. My Father will love him and will love you, and we will make your body our home. Wir werden dich lieben und dein Körper wird zu unserem Zuhause. Amen. Amen. If you obey me, if you believe me. Wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir glaubt. Amen. Your body will now be our home. Wird euer Körper mein Zuhause sein. The Holy Ghost is also there. Der Heilige Geist ist auch da. Remember who the Holy Ghost is. Erinnert euch daran, wer der Heilige Geist ist. The Father is God the... Praise the Lord. Hallelujah. God the Father is God the Son. Him also is God the Holy Ghost. Gott der Vater ist auch Gott der Sohn, ist auch Gott der Heilige Geist. Praise the Lord. Hallelujah. God the Father is God the Son, and He is also God the Holy Ghost. Gott der Vater ist auch Gott der Sohn und auch Gott der Heilige Geist. His Word is God the Son. Sein Wort ist Gott der Sohn. Revelation 19 verse 3. Quickly go there, please. In Offenbarung 19 Vers 3. Verse 13, please. Revelation 19 verse 13. Offenbarung 19 Vers 13. He said, and he was clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of God. The Word of God. That's what God says. That anytime God speaks, he releases God the Son. Ja, wenn Gott spricht, setzt er sozusagen Gott den Sohn frei. Is somebody getting it? Is God the Son that is coming out of his mouth? Ist Gott der Sohn, der aus seinem Mund rauskommt? Jesus is the Word of God. Jesus ist das Wort Gottes. Anytime God speaks, und Gott spricht, He releases Jesus. He releases Jesus. Es ist Jesus, der ausgesprochen wird. Amen. Amen. Jesus is what come out from God's mouth. Jesus ist das, was aus dem Mund Gottes kommt. Anytime God the Father speaks, wenn Gott der Vater spricht, He releases God the Son. Spricht er Gott den Sohn aus. Amen. Amen. Again, God the Son is what come out of God the Father's mouth. Anytime God the Father speaks. Are you getting it? Yep. Praise the Lord. Hallelujah. God the Father's word, das Wort von Gott dem including Vater, the law, auch das Gesetz, that came through Moses, was durch Mose kommen, the laws that came through Moses Gesetze, was the Mose Son kommen, of God. War auch der Sohn Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. All the laws, they were all sons of God. They were all son of God. Amen. It was a shadow of a son to come. Es war ein Schatten von dem Sohn, der kommen soll. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the law of Moses, that law was bigger than man. That was not. It was not that that law was bad, but it was greater than man. No man could obey it. Also, das Gesetz war größer als der Mensch. Es war nicht schlecht oder falsch, sondern es war einfach nur größer als der Mensch. Und der Mensch konnte es nicht befolgen. Amen. It's only God the Son that can obey God the Son that can fulfill it. Nur Gott der Sohn konnte und kann das erfüllen. Are you getting? I hope you can get it. Mm. Amen. It was the shadow of God, the Son. Es war der Schatten von Gott, dem Sohn. That's the Moses law. Das Gesetz von Mose. It was a shadow of God, the Son. Es war ein Schatten von Gott, dem Sohn. We now have God, the Son, when he came. Gott, den Sohn, als er gekommen but before he came, Moses came with the shadow of God, the Son. Kam Mose mit dem Schatten von Gott, des Sohn. Is somebody getting it? Mm. Again, Colossians 2. Go to Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2. Kolosser 2. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 15. Vers 15. And having spoiled principalities and power, he made a show of them openly, triumphing over them all in it. Verse 16. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Everything of the old, they were all shadow of things to come. Alles von dem alten, verse 17. Alles von dem neuen. He said, which are a shadow of things to come, but the body is Christ. Praise the Lord. All the old, including the Sabbath day, including honor your father, honor your mother. Auch die Gesetze, Ehre deiner Eltern. Are you getting it? It was all a shadow of somebody coming. The real person is on his way coming, von der wahrhaftigen Person, die which auf is Christ war. Jesus. Und diese Person ist Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's like my picture. If you have my picture, if I'm here, you don't need my picture. Wie mein Bild beispielsweise. Wenn du mich physisch hier bei dir hast, brauchst du mein Bild nicht mehr. Are you getting it? Praise the Lord. If you are going to communicate, you communicate with me and not with my picture. Wenn du dann mit mir sprechen willst, sprichst du nicht zu dem Bild, sondern du sprichst mit mir, weil ich jetzt physisch vor dir sitze. Amen. The old was a shadow. Das alte war ein Schatten. Amen. But now the real thing is aber here. Aber jetzt ist das Wahrhaftige da. Amen. Amen. God the Holy Spirit Gott, der Heilige Geist, is the Spirit of God the Father. Ist der Geist von Gottes Vaters. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 10, verse 19 and 20. Matthäus 10, 19 und 20. And here the Bible said the Spirit of your Father. Sagt let's you go there. Der Geist Matthew 10, quickly go Matthäus there. Matthäus 10. Verse 19 and 20. Matthäus 10, 19 und 20. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what you shall speak. For it is not you that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And this Spirit of your Father, let's go to the Luke version of it and see what the Spirit of this the Spirit of your Father is the Spirit of Christ Jesus. Luke 12. Lukas 12. The Spirit of God. Dann schauen wir uns diesen Geist des Vaters an. Luke 12. Lukas 12. Verse 11 and 12. 11 und 12. And when they bring you unto the synagogue and unto magistrate and powers, take ye no thought how or what things you shall answer or what you shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Do you see there? He called the Spirit of the Father the Holy Ghost. Er nennt den Geist des Vaters den Heiligen Geist. Praise the Lord. Verse 11 of Luke 12 said, the Holy Ghost is the Spirit of the only true God. Der Heilige Geist ist der Geist des einzig wahrhaftigen Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again in John 14, verse 23. Johannes 14, 23. Let's go there again, please. John 14. Johannes 14. John 14, verse 23. Johannes 14, 23. And Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Praise the Lord. Hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. It's already inside God the Father. Schon in Gott der Vater drin. Amen. It is His Spirit. Das ist sein Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And now John 14, verse 6, please. Go to John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Verse 6 of John 14. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Praise the Lord. Hallelujah. God the Son said, no one can come to the God, to God the Father except through God the Son. God the Son said, God the Son is the way to God the Father. Gott der Sohn sagt, dass Gott der Sohn der einzige Weg zum Vater ist. The only way to God the Father is God the Son. Der einzige Weg zu Gott des Vaters ist Gott der Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the only way to the true God the Father, the true God the Father, einzige Weg zum is the true God, the Son. Ist zum wahrhaftigen Gott des Sohnes. Amen. The new is to believe Christ. Das Neue muss to Christus believe Christ Jesus. Christus zu glauben. Which is God the Son. Welches Gott der Sohn ist. Is somebody getting it? The new is to believe God the Son. Das Neue bedeutet, an Gott den Sohn zu glauben. Amen. The old was to believe God the Father. Das Alte war an Gott, der Vater zu glauben. Is somebody getting it? Because no one could go through God the Son then. Weil damals konnte man noch nicht durch Gott den Sohn gehen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old believe, they believe God. They believe God the Father. Im Alten haben sie Gott dem Vater geglaubt. And now it's only God the Son. Jetzt nur Gott dem Sohn. Amen. Amen. Because if you believe God the Son, it's automatically you believe God the Father. Weil wenn du Gott dem Sohn glaubst, glaubst du automatisch Gott dem Vater. Amen. Are you getting it? Amen. But if you believe God the Father today, wenn you are not without God the Son, you are not believing the true God the Father. Du glaubst nicht automatisch an Gott dem Sohn und auch nicht an den wahrhaftigen Gott damit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And all through it was all about the natural family. Und immer ging es um die natürliche Familie. That could believe glauben God. Konnte, God the Father. Die Gott dem Vater glauben konnte. Amen. All through it was all about the natural family that could believe God the Father. Immer ging es um die die dem Gott dem Vater glauben konnten. Part of the more work. Greater work that Jesus talked about in John 14. Über die Jesus in Johannes 14 gesprochen hat. Amen. Amen. He said, greater work we are going to do. Größere Werke werden wir tun. You know, before then, davor, before this period, vor dieser Zeit, it was all about the natural family. Ging's um die natürliche Familie. If you see Abraham and Lot and Sarah, you can see all of them. They were all of the same family. Just Abraham, one family. Lot und Sarah anschaust, sie haben alle zu einer Familie gehört. In Genesis 12. Quickly go there. In 1. Mose 12. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 and 5. 4 und 5. And so Abraham departed as the Lord had spoken unto him. And Lot went with him. Lot was related to Abraham. Amen. Abraham war mit Lot verwandt. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the soul that they have gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The destruction of Sodom and Gomorrah. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Remember, 10 we are not able to be found. Erinnert euch dran. Just 10. Leute konnten nicht gefunden werden. In Genesis 18. Yeah. Only 10 we are not able to be found. Nicht 10 gottesfürchtige Menschen konnten gefunden werden. Amen. Except just one family. Nur eine Familie. Is somebody getting it? That is why Jesus said greater work today. Do you know how many of us are here from different families? Different natural families. Hier sind von verschiedenen natürlichen Familien. Different natural countries. Auch von verschiedenen natürlichen is Ländern. Somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In Genesis 18, quickly go there, please, since we are still in Genesis. 18. Here. 18, verse 32 and 33. In 32 and 33. And he said, oh, let not the Lord be angry. That is Abraham speaking to the Lord. I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. Just 10. My God, two cities, just 10 people. Aber nur 10 Leute, die errettet sind. Verse 33. And the Lord went forth his way as soon as he had left communicating with Abraham. And Abraham returned unto his place. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We all know that they could not find 10. Wir wissen alle, dass sie nicht mal 10 Leute finden konnten. Amen. Ja. It was only just Lot. Nur Lot. And his family. Seine kleine Familie. The natural family. Die natürliche Familie. In chapter 19. Look at chapter 19 and then verse 30. 1. Mose 19, Vers 30. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in the cave, he and his two daughters. Only 3 of them. Amen. Praise the Lord. Yeah. That we are able to be saved. Und diese 3 konnten errettet werden. Errettet werden. And 2 Peter also said it. Amen. 2. Petrus steht es auch. Praise the Lord. Hallelujah. What about Noah? Was mit Noah? Amen. Amen. Noah and 7 of his family. Noah und 7 Leute seiner Familie. No outsider. Gar keine Fremden. Are you getting it? Mm. You can see all of it was just one family. Mm, no one Familie. Could join at all. Niemand konnte mitgehen. All true. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. All that was the period of the father. Das war die Zeit des Vaters. There came this period of the son. Dann kam die Zeit des Sohnes. The period of the son was in only in Nazareth. Die Zeit des Sohnes war einfach nur Nazareth. All the disciples. Die Jünger. Amen. Mm-hmm. They were all in one city. Sie waren alle in einer Stadt. But here today we are of different countries. Wir sind von verschiedenen Nationen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. But we are here and we are all from we are not from just, you know, from one country, but different country. Different natural family, different natural country. Von verschiedenen Nationen. Amen. Mm. Nigeria, Ghana, Congo, ja. Vietnam, are different. Are you getting it? Even that of Nigeria, we are all even still of different tribes. Mm. Selbst Nigeria hat noch so viele unterschiedliche Stämme. Amen. Amen. But that of Nazareth, that of Jesus, the period of the Son, it was only in just Nazareth. Nur Nazareth. Amen. That everything was being done. Weil es getan wurde. Praise the Lord. Hallelujah. All the people there came from there. Amen. Leute kamen von dort. It is no longer in one city today. Aber es ist nicht mehr nur in einer Stadt heute. Nazareth, amen. Es ist nur Nazareth. That they are believing Christ. But now, greater work. It is no longer just one family. Es ist nur eine Familie. It's no longer just one person. Eine Person. One city. Oder eine Stadt. But many. Sondern viele. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It is not that the Lord does not want others to join. Es ist nicht so, dass der Herr nicht will, dass andere Leute mitkommen. You can see where we read in Genesis. He wanted others to join. Wir haben gelesen in 1. Mose, er will, dass andere Leute mitkommen. In that of Lot, Abraham pleasing for them. But they refused. Der für diese Menschen bittet und will, dass sie mitkommen, aber die Menschen weigert sich. Amen. Let's go to Romans 5. Römer 5. Romans, okay. Romans 5, verse 15. 5, Vers 14. Verse 15. 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said that now, as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one man, if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Praise the Lord. Hallelujah. Again, it is not that the Lord does not want many to be saved. Amen. Es ist klar, dass der Herr möchte, dass viele gerettet werden. Amen. All the natural family to be saved. Dass die natürliche Familie auch gerettet wird. Amen. Second Peter. Let's go to Second Peter. 2. Petrus. 3. Vers 9. Vers 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He had never wanted it to be just one family. Er wollte nicht, dass es immer nur eine Familie ist. Lot followed Abraham. Lot ist Abraham gefolgt. If others follow Abraham, they will be saved also. Wenn andere mitgegangen, werden diese anderen auch gerettet. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It is not his will that any should perish. Es ist nicht sein Will, dass irgendjemand verloren geht. Including the natural family. Das ist die natürliche Familie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at how Paul described one family in 2 Timothy. Schaut euch an, wie Paulus eine Familie beschreibt in 2. Petrus. 2 Timothy 1. 2. Timotheus 1. Second Timothy 1, verse 1 to 5. 2. Timotheus 1, 1 bis 5. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve from the forefather, from my forefathers, with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Verse 4. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Greatly desiring to see thee, be mindful of the of thy tears, that I may be filled with joy. Verse 5. When I call to remembrance the unfailed faith that is in thee, which dwell first in your grandmother, Louise, and your mother's and your mother, Eunice. And I am persuaded that indeed also. Praise the Lord. Hallelujah. You can see a generation, you know, from one to another in faith in Christ Jesus. Wie eine Generation im Glauben in Christus Jesus. What Christ Jesus called greater work. Was Christus Jesus größere Werke nennt. It has nothing to do with the flesh. Geht sich um das Fleisch. Amen. Mm. Having houses, having cars. Häuser und Autos zu haben. Are you getting it? Mm. Having problems solved. You are having marriage. Having children. Probleme, die sich lösen. Eine Ehe oder Kinder. Are you getting it? It has nothing to do. Greater work has nothing to do with what Christ called greater work. Das sind nicht die größeren Werke, von denen Jesus Christus spricht. Amen. Amen. When he was here, he was the only one that was a son. Als er hier war, war er der Einzige, der ein Sohn war. Amen. Mm. When Christ was here, he was the only one that was a son of God. Als Christus hier war, war er der Einzige, der ein Sohn Gottes war. A son of the living God. Der Sohn des lebendigen. But now we are many. Aber jetzt sind wir viele. Greater work. Größere Werke. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Greater work is here today. Größere Werke sind jetzt hier. Amen. Amen. When he was here, he was the only one that was from heaven. Als er hier war, war er der Einzige, der vom Himmel war. Amen. Amen. He said he was from heaven. He er came gesagt, from heaven. Ich bin vom Himmel gekommen. Amen. Amen. He said, I am here, but not of here. Sagt, ich bin hier, aber nicht von hier. Is somebody getting it? Amen. I am of heaven. Ich bin vom Himmel. But now we are many. Aber jetzt sind wir viele. We are here, but not of here. Hier, aber nicht von it's not only him any longer. Nicht nur er allein. There is greater work today everywhere so, for us. Überall größere Werke für uns. Sons of God, we are here. Söhne Gottes, wir sind hier. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We are here, but not of here. Wir sind hier, aber nicht that's John again, John 17, verse 6. Johannes 17, Vers 6. When he was here, als er hier war, he was the only one that was the light. War er der Einzige, das Licht war. The light of this world. Das Licht dieser Welt. But now he called us the light. Nennt er uns das Licht. Is somebody getting Amen. It? He was the only one that was the light. Er war das Einzige, das Licht war. In John 8, go to John 8, please. Johannes verse 8, 12. 12. John 8, verse 12. Johannes 8, Vers 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but he shall have the light of life. Amen. Amen. But today, aber heute, he said we are the light of this world. Er, Matthew 5, verse 14. Matthew 5, verse 14. It's no longer only him that is the light. Nicht nur erst das Licht, we are many now that viele, is the light of this world. Das Licht dieser Welt sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, verse 12. Johannes 14, Vers 12. Jesus saying we are going to do greater work. Sagt Jesus, wir werden größere Werke tun. Again, has nothing to do with what man and religion call miracle. Hat nichts mit dem zu tun, was Religion und Menschen Wunder nennen. You know what they call their miracles? Wir wissen, was sie ihr Wunder nennen. Casting out devils. Dämonen austreiben. Praise the Lord. Yeah. Healing the sick. Kranken heilen. Amen. Amen. Raising the dead. Die Toten auferwecken. Opening the blind eyes. Blinde wieder die Augen öffnen. Amen. Amen. Having children, having husband, Kinder zu haben, or having wife. Ehe zu haben. But Jesus in Luke 10 said that should not be our joy. Jesus sagt in Lukas 10, das sollte nicht unsere Freude sein. That our names are written in heaven is our joy. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, das ist unsere Freude. Amen. Amen. He said that should not be our victory. Das sollte nicht unser Erfolg sein. Amen. Amen. That we are sons of God is our victory. Dass wir Söhne Gottes sind, das ist unser Erfolg. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. There's nothing great in the flesh. Es gibt nichts, was großartiges im Fleisch. Amen. He warned us against the flesh. Er hat uns gewarnt vor dem Fleisch. Amen. Amen. What they call miracles. Was sie Wunder nennen. Let's go to John 6. Amen. Johannes 6. John 6, 63. Johannes 6. Amen. 36. He said the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Amen. Amen. Then it's also in that same John 6. Go to John 6. Johannes 6. John 6, verse 27. In 27. Labor not for the meat that perisheth. He's talking about the flesh, what they call miracles. Er sagt, er wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, nicht für das Fleisch. Lazarus was raised from the dead. Sie wundern ihn. But he still died. Lazarus wurde von den Toten erweckt, aber irgendwann ist er doch gestorben. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. He said, labor not for the meat that perisheth. But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him had God the Father sealed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus did not come for anything natural. Jesus nicht für irgendwas Natürliches gekommen. He did not come for natural life. Er ist nicht für das natürliche Leben gekommen. Natural victory. Natürlichen Erfolg. Amen. Natural blessing. Natürlichen Segen. Natural provision. Natürliche Versorgung. And a natural result or report. Natürliche Ergebnis. Anything natural, that was not, it was not here for that. Er ist nicht für das natürliche gekommen. Amen. Because they are just too little for us, for his children. Einfach zu klein ist für ihn, für seine Kinder. All those natural victory are too little for us. We have greater. Wir haben das Größere. Is somebody getting it? Yeah. He came for greater for us. Er kam für das Größere für uns. I hope somebody is getting it. Mm-hmm. Anything natural are just too little for us. Alles Natürliche ist einfach zu klein für uns. They cannot feed thousands. Sie können nicht tausende satt machen. Amen. In 1 Corinthians 2, 2, verse 9 and 10. 9 und 10. Let's go there, please. 1 Corinthians 2. 2. First Corinthians 2. 2. Verse 9 and 10. 9 und 10. He said, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of any man. The things which God hath prepared for them that love him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I have not seen. Was kein Auge gesehen hat. All the natural things have seen them. All die natürlichen Sachen haben Augen schon gesehen. Yeah, yes, I've heard them. Ohren haben das auch schon gehört. Are you getting it? He did not come to give us what the eyes have seen. Er ist nicht gekommen, um etwas zu geben, was Augen schon gesehen haben. Is somebody getting it? Mm. We know. Verse 10 says we know this through the power of the Holy Spirit. Mm. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wissen wir das. Amen. Mm. He said, but God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will quickly just give you one example of what I have seen. Beispiel von dem, was Augen schon gesehen haben. Amen. I have seen to be a fisher of fish. I've seen it. Ein Fischer von Fischen zu sein, das haben Augen schon gesehen. But to be a fisher of men, I have not seen it. Aber ein Menschenfischer zu sein, das haben Augen noch nicht gesehen. Is somebody getting it? He did not come for what I have seen. Er ist nicht gekommen für Dinge, die Augen schon gesehen haben. He came for what I have not seen. Er ist gekommen für Dinge, die Augen noch nicht gesehen Amen. Haben. Amen. Jesus told Peter in Luke 5. Lukas he told Peter, he said, change your expectation. Er hat ihm gesagt, ändere deine Erwartungshaltung. Are you getting it? Change your expectation. Verändere deine Erwartungen. Don't seek what they seek. Suche nicht nach Don't expect what they expect. Erwarte nicht, was sie erwarten. Don't be hungry of what they are hungry of. Hunger nicht nach dem, nach sie. Don't be hungry of what they already have. Hungere nicht nach den Dingen. They report the result they already have. Die sie schon haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Jesus told Peter, Jesus hat zu Petrus gesagt, change your expectation. Ändere deine Erwartungshaltung. I'm going to go there, Luke 5. Lukas 5. Praise the Lord. Let's go to Luke 5, please. Lukas 5. From verse 4. Lukas 5 und Vers 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Nevertheless, at your word, I will let down the net. We don't walk by experience. We walk by Christ. Wir handeln nicht nach Erfahrung. Wir handeln und arbeiten nach Christus. Amen. Amen. If you walk by experience, you will question Christ. Wenn du nach Erfahrung handelst und entscheidest, wirst du Christus irgendwann in Frage stellen. We don't walk by signs. Wir wandeln auch nicht durch Zeichen. On Sunday we go into that. By signs. Durch Zeichen. Amen. We don't walk by sign. Wir wandeln nicht durch Zeichen. We only have one sign. Wir haben nur ein Zeichen. Which is the finished work of Christ. Das ist das fertige Werk von Jesus Christus. That's Amen. All. Das ist alles. Amen. Mm. All others, they are not our business. Ist nicht unsere Sache. We walk by Christ. Wir arbeiten durch Christus. I hope somebody is getting it. Wir entscheiden durch Christus. Praise the Lord. Halleluja. Verse 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets break. And verse 7. And they become unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ship, so that they began to sink. Verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. But he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. Verse 10. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Praise the Lord. Hallelujah. Don't expect the natural. Erwarte nicht das Natürliche. Expect the supernatural. Erwarte das Übernatürliche. Thou shalt catch men and not fish. Du wirst Menschen fangen und nicht mehr Fische. No, thou shalt catch fish. I have seen it. Weil Fische fangen, es hat Menschen gesehen. But to catch men, I have not seen. Menschen zu fangen, es hat noch niemand gesehen. Praise the Lord. Hallelujah. From natural to supernatural. Vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Anything flesh or natural profited nothing. Alles Fleischliche nützt nichts. Amen. They can do you no good. Bringt dir nichts Gutes. Jesus said in John 6:63. Jesus sagt in Johannes 6:6. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Amen. Amen. The word that I speak unto you. And that is why we believe is what we obey his word. Deswegen glauben wir sein Wort und befolgen auch sein Wort. Their spirit, their life. Denn sein Wort ist Geist. If anything is dead, once it comes to the word of Christ, it gives life. That very thing have life. Wenn etwas tot ist, sobald das Wort Gottes kommt, ist es lebendig. Amen. Amen. In Matthew, for another example. Matthäus 4, auch ein anderes Beispiel. Amen. A little boy's me. Mittagessen von einem Two Kleinen. Fish and five loaves. Zwei Fische und fünf Brote. I can see, could see them. Das konnten Augen sehen. Amen. But it profited nothing. Es hat nichts gebracht. Until it turned into supernatural. Bis es zum Übernatürlichen umgewandelt wurde. Amen. We will stop here. Praise the Lord. Halleluja. We continue from here on Sunday. Amen. Sonntag geht's hier weiter.